Sink, sink, sink, sink.

Kämpfe mit meinem Fleischgewehr im Nahkampf. Ich kämpfe mit meinem Fleischgewehr im Nahkampf. Mach den Mund auf. Iss meine Fleischwurst. Kämpfen mit dem Fleischgewehr. Fleischgewehr. Fleischgewehr. Alter. Alter Verwalder. Ich kämpfe mit meinem